Kundgabe 4778. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.11.1949. Wissen um den Heilsplan Gottes. Ihr könnet in meinen Heilsplan von Ewigkeit Einsicht nehmen. Ich enthalte euch das Wissen darum nicht vor. Nur müsstet ihr in einem bestimmten Reifegrad eurer Seele stehen, dass ihr auch fassen könnet, was euch mein Heilsplan enthüllt. Es muss der Glaube und die Liebe in eurem Wesen vorherrschen. Ansonsten ihr unfähig wäret, das Wissen um meinen Heilsplan als Wahrheit anzunehmen. Denn nur durch die Liebe könnet ihr meine Liebe als Beweggrund meines Wirkens erkennen. Nur der Glaube findet für alles eine Erklärung. Darum kann nicht allen Menschen dieses Wissen zugeleitet werden. Und doch ist es die einzige Erklärung für alles Geschehen, für das Entstehen der Schöpfung, für das Leben der Menschen auf der Erde. Erst wenn die Menschen den Sinn und Zweck des Erdenlebens, den Sinn und Zweck der Schöpfung erkannt haben, werden sie auch meinen Heilsplan anerkennen, der ihnen den Zusammenhang alles dessen verständlich macht, was sonst unbegreiflich erscheint. Das Wissen um meinen Heilsplan wird nun aber als Beweis meines Geisteswirkens denen vermittelt, die es sich angelegen sein lassen, die Wahrheit zu erfahren. Dem Buch der Väter aber ist dieses Wissen nicht zu entnehmen. Doch es ist darum nicht abzuweisen, denn es ist noch vieles, was in diesem Buch nicht verzeichnet ist, was ich denen vorenthalte, die nicht ihren Geist in sich zum Erwachen bringen und dagegen denen zukommen lasse, die den Schlüssel zur Weisheit besitzen, die sich zur Liebe gestaltet haben. Diese also setze ich in Kenntnis von allem, was war, ist und sein wird, bis in alle Ewigkeit. Ich will auch, dass dieses Wissen verbreitet wird, auf dass sich die Menschen ihrer großen Verantwortung für ihre Seelen bewusst werden. Ich will, dass sie rein verstandesmäßig sich über Sinn und Zweck des Lebens eine Erklärung suchen, die ihnen annehmbar erscheint. Ich will ihnen durch das Wissen eine Richtung anweisen, die sie gehen sollen. Und wer nun guten Willens ist, dem wird das Wissen auch Aufschluss geben, den er längst begehrt und nicht gefunden hatte. Das Herz wird ihm offenbaren, was der Verstand ihm nicht geben konnte. Dann erst wird ihm das ganze Leben verständlich sein. Dann erst wird er mich erkennen lernen und den Zusammenhang suchen mit mir, den er als erstrebenswert erkennt und als einziges Ziel für das Geistige, das als Mensch auf Erden verkörpert ist. Amen.